Super, danke schön. Dann komme ich nächste Woche nochmal vorbei. Ich rufe dich an, so wie es fertig ist. Ja, okay. Tschüss. Ciao. Ja. Entschuldigung, der. Tag erstmal. 8 Euro zusammen, ja. Kannst du gleich den Film ausmachen. Also. Vielen Dank, tschüss.